C'est les jutinés sur tchachet. Copay. Tessa. Fühle ich nicht. Salika. Fuck. Ak. Ptae ban. Varfakal rakai ulv urvei. Schäflitz. Gut, gut, gut. Ora. Na, Schäflitz. Gut, gut. Na, Schäflitz. Gut, gut. Dei. Kitterla. Jinglm kterlach. Njatše. Njatše. Štúr. Bajšč. Jeez. Varfakal rakai ama ujli urveni. Tessa. Hei. Andab. Charveni. Pee. Pakvan. Ama ujli ptae ban. A dand hot. Ninajro, cha, ah, ah. Jacques.